ein, als sie auf einmal im Leben den Gipfel erklimmen. Doch sie will nicht mit ihm auf. Sie führt Selbstgespräche, geht Flaschen aufsammeln und Kippen stummel probieren. Sie merkt genau, wie sie Schüler auslachen und lässt sich kaum imitieren. Die alten Fotos sind schon vergilbt, das damals war es lange her. Sie lebt im Jetzt, denkt sich nichts dabei und merkt nur, wie alle sie ansehen. Mit stolzer Brust und breitem Kreuz und schwachem Herz. Mit stolzer Brust und breitem Kreuz und schwachem Herz. Gefangen im eigenen Käfig, sieht sie, wie sie weggehen. Bleibt einsam und beständig auf der Straße stehen. Stille Routine, verkommene Werte, das Wunder will nicht geschehen. Mit anderen Reden erscheint so verzichtbar, wie morgens früh aufzustehen. Das Dasein ist schöner in ihrer Welt, ein Ort, wo sie sich versteht. Und wie sie so murmelt, sieht sie nicht den Wagen, der rechts von ihr ins Haus geht. Vor vielen Jahren war da mal was, doch das ist ihr längst egal. Sie lebt im Jetzt, denkt sich nichts dabei und merkt nur, wie alle sie ansehen. Mit stolzer Brust und breitem Kreuz und schwachem Herz. Mit stolzer Brust und breitem Kreuz und schwachem Herz.